Aus Anlass des Tages der Sonne trafen die ausländischen Delegationen und Delegierten am 13. April mit Flugzeug und Zug in Pjöngjang ein. Unter ihnen sind die Delegation des Russischen Instituts für Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus unter Leitung vom Direktor Wasim Kusimin, die Delegation des Russischen Frauenbundes Kim Jong-suk unter Leitung von der Vorsitzenden Jelena Babitsi, die Delegation der Russischen Sozialideologie-Studiengesellschaft unter Leitung vom Vorsitzenden Dmitri Kostenko, die Delegation des Nepalesischen Literaturforums für das Studium der Songun-Politik unter Leitung vom Vorsitzenden Songkhari Parodi, die Delegation der Nepalesischen Gesellschaft für die Unterstützung der Songun-Politik unter Leitung vom Vorsitzenden Manik Rama, die Delegation des Nepal TV-Jaka Schriftsteller- und Journalistenforums unter Leitung vom Vorsitzenden Asok Prasad Subedi, die Delegation der Nepalesischen Journalistengesellschaft für das Studium der Sozialideologie und der Songun-Politik unter Leitung vom Vorsitzenden Mansur Adina Sagia, die Delegation des Brasilianischen Sozialideologie-Studienzentrums unter Leitung vom Vorsitzenden Gabriel González Martínez, die Delegation des Bangladeschischen Sozialideologie-Instituts unter Leitung vom Vorsitzenden Sheikh Rafiqul Islam Babulu, die pakistanische Delegation für das Studium der Sozialideologie unter Leitung vom Chefsekretär der Studiengesellschaft für den Geist des Schaffens aus eigener Kraft, Zabit Ansari, die Delegation der mongolischen Bektusan-Gesellschaft für die selbstständige Entwicklung unter Leitung vom Mitglied des Leitungsrates, Du Narantoya, die Delegation der Sozialideologie-Studiengruppe in der südlichen Region der Schweiz unter Leitung vom Leiter David Rossi, die Delegation der westeuropäischen Sozialideologie-Anhänger unter Leitung vom offiziellen Vertreter der irischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, Andreas Engström, die Delegation der tschechischen Gruppe für das Studium und die Durchsetzung der Sozialideologie unter Leitung von Lukas Brobel, die türkische Delegation für das Studium der Souveränität unter Leitung von Naim Heyecullah Eminoglu, der Vorsitzende des indischen Sozialphilosophie-Studienkomitees Vipin Gupta und seine Begleitung, der Ratsvorsitzende der Europäischen Sozialideologie-Studiengesellschaft Edmund Jub, der ghanaische Vertreter für das Studium der Sozialideologie Yamin Joseph und der guineische Vertreter für das Studium der Sozialideologie Sekuna Gamara.